Kundgabe 6377. Empfangen durch Bertha Dodde am 14.10.1955. Bedingungen zum Wahrheitsempfang. Ihr werdet gedanklich eingeführt in die Wahrheit, doch immer nur dann, wenn ihr die Bedingungen erfüllt, um auf geistigem Wege belehrt werden zu können. Ihr könnet von Menschen wohl ein Wissen entgegennehmen. Ihr werdet es aber erst dann auf seine Wahrheit hin prüfen und beurteilen können, wenn der Geist in euch tätig ist, wenn er selbst euch die reine Wahrheit erschließen kann. Ihr müsstet also durch Erfüllen von Bedingungen euch so herrichten, dass ihr fähig seid, die Stimme des Geistes in euch zu vernehmen, dass ihr fähig seid, eure Gedanken recht zu ordnen und ein rechtes Urteil zu fällen. Es wäre dies wohl jedem Menschen möglich, und darum könnte jeder Mensch in der Wahrheit stehen. Doch es fehlt den meisten am Willen, sich den Bedingungen zu unterziehen. Denn es wird gefordert, das überzeugte Anerkennen Gottes, also einen lebendigen Glauben. Und daraus geht hervor, dass auch die Liebe im Menschen entzündet werden muss, weil diese erst einen lebendigen Glauben zeitigt. Ferner muss der Mensch die Wahrheit verlangen, denn er kann immer nur seinem Verlangen gemäß bedacht werden, weil jeglicher Willenszwang von Seiten Gottes ausgeschaltet ist, die Vermittlung der Wahrheit aber stets glaubenbestimmend wäre, also die Freiheit des Willens dadurch beschränkt wäre. Zudem erfüllt auch nur ein Wahrheit verlangender Mensch die weiteren Anforderungen, den Geber der Wahrheit darum zu bitten und dann auch in sich zu lauschen. Denn nur der nach Wahrheit hungernde Mensch beschäftigt sich in Gedanken mit jenen Fragen, die ihm nun durch den Geist beantwortet werden können. Es sind zwar ganz natürliche Vorgänge, die eigentlich nicht erwähnt zu werden brauchten, weil jedem Denkerfolg immer ein Suchen und Fragen vorangeht. Doch es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, soll der Erfolg recht sein, das heißt, der Wahrheit entsprechen. Denken und Suchen allein garantiert noch keine sichere Wahrheit, wenn der Glaube an Gott und die Liebe fehlen, weil die Erde ein finsteres Bereich ist, weil der Kampf zwischen Licht und Finsternis in diesem Bereich ständig wütet und weil die Finsternis darin besteht, dass das Denken der Menschen verwirrt ist, dass das Licht der Wahrheit nicht hindurchdringt, solange die Liebe nicht entzündet wird in den Herzen der Menschen. Es kann der Mensch, der ohne Liebe ist, weder Wahrheit empfangen noch Wahrheit erkennen. Es muss der Mensch als kenntnisloses Wesen sich an das Licht von Ewigkeit wenden, dass dieses ihm einen Strahl zukommen lasse. Also muss er auch glauben an einen Gott als Urquell des Lichtes, als Ausgang dieses Wissens, als Wahrheit in sich. Und diesen Gott muss der Mensch nun angehen um Übermittlung von Wahrheit. Dann wird Gott sich auch ihm gegenüber äußern durch seinen Geist, der ihn nun in alle Wahrheit leitet, wie er es verheißen hat. Ihr Menschen alle könnet ihn darum angehen, und ihr alle würdet von ihm bedacht werden. Euer aller Denken wäre recht gerichtet, und ein helles Licht würde über die Erde erstrahlen. Doch wer von euch Menschen glaubt dies und stellt die Verbindung mit Gott her, durch Liebe und Glauben, dass er von ihm direkt die Wahrheit empfangen kann? Wer von euch Menschen erfüllt die Bedingungen, die wahrlich nichts Unmögliches von euch fordern? Wenige nur begehren die Wahrheit und horchen in sich, was der Geist aus Gott ihnen kündet. Und wenige nur stehen darum im Licht und können nun das Licht weitertragen, dass auch die Mitmenschen sich ein Lichtlein daran entzünden können, das in das Dunkel der Nacht hineinleuchtet. Darum wird der Irrtum und die Lüge immer die Menschen beherrschen. Darum wird die Wahrheit nur selten zu finden sein unter den Menschen. Darum wird der Kampf zwischen Licht und Finsternis unentwegt geführt. Doch ständig wird in die Finsternis auch ein Licht leuchten, das zuletzt auch siegen wird, das die Finsternis gänzlich verdrängen wird, wenn das Ende gekommen ist, wenn ein neuer Tag anbricht, der erstrahlen wird in hellem Schein, der die Wahrheit offenbart. Amen.